Schweiz, ihr Sorgestachel, in Not ans wagendes Herz. Mit Frust, Schwacher, voll feindlichem Ende, fühlt ihn dein Wissen, was wangen man seinen Mut. Bist du der Welt weisestes Heim, sag mir du, Wissen verweht vor meinem Bild.